halbe Miete. Vielleicht gehört ein wenig Glück dazu. Bist du der Hauptgewinn oder bist du die Niete? Sind wir per Sie oder bist du per Du? Man weiß, ich bin ein Freund von halben Sachen. Doch halte Kräfte lassen mich kalt. Sollen wir nun weinen oder sollen wir lachen? Oder einfach sitzen, stehen, liegen und deshalb. Manchmal ist ein wenig Liebe im Spiel. Wir stoßen an auf neue, unbekannte Gebiete. Die besten Dinge kosten nicht sehr viel. Nur ein Lächeln plus überzeugende Worte. Oder einfach nur sanfte Gewalt. Das gleiche Bild an verschiedenen Orten. Und ich sehe weder Baum noch Wald. Und deshalb